Willkommen beim Hörspiel. Heute Abend laden wir Sie ein zu einem akustischen Roadmovie, einer rhythmisch-musikalischen Groteske von Susanne Amatozero. Fool's Büttel, schon die Szenerie ist absurd. Da bewegen sich zwei mit Handschellen aneinander gefesselt durch die Wüste. Ein Gefangener und ein Polizist. Der Polizist hat den Auftrag, seinen Gefangenen, einen Schwarzafrikaner, vielleicht ein Asylant oder illegaler Einwanderer, vielleicht ein Drogenhändler oder Krimineller, an seinem Bestimmungsort abzuliefern. Doch irgendwie ist er nicht sicher, welcher Zielort gemeint ist, das Gefängnis Fuhlsbüttel oder der gleichnamige Airport zur Abschiebung. Mit sprachlichem Witz, Komik und Ironie stellt die Hamburger Autorin Susanne Amatozero kulturelle Denkschemata, Wahrnehmungen und Gewohnheiten auf den Kopf. Lustvoll verrückt sie die Perspektive. Dabei erzählt sie ihre Geschichte immer auch musikalisch. Fuhlsbüttel, Fuhlsbüttel, Fuhlsbüttel, Fuhlsbüttel, Fuhlsbüttel, Fuhlsbüttel von Susanne Amatozero. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Sie sind mit einer Handschelle aneinander gefesselt, die der Polizist um das linke Handgelenk und der lange Gefangene um das rechte Handgelenk trägt. Die Sonne steht senkrecht. Der Polizist und der lange Gefangene haben keinen Schatten. Nur manchmal scheint es, als ob der Gefangene der lange Schatten des Polizisten sei. Is it still far? I don't know. You know? I hate walking. I like cars. Der lange Gefangene und der Polizist gehen durch die Wüste. Der Polizist bekommt einen Anruf auf seinem Handy. Grüß dich. Ja. Ja. Ja. Ja, schon. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Was soll ich sagen? Den Umständen entsprechend. Ja. Und grüß den Chef. Der Polizist steckt das Handy zurück in eine Jackentasche seiner Uniform. Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Der Polizist greift mit seiner rechten Hand in eine Jackentasche seiner Uniform und zieht eine Schachtel Zigaretten heraus. Let's make Pause. Machen wir Zigarettenpause? Der Polizist bietet dem langen Gefangenen eine Zigarette an. Dann gibt er erst sich und dann dem langen Gefangenen Feuer. Sie rauchen. Did I already tell you about my mother? You told me that your mother loves gangster films. So when I was a child and I was in bed, I could hear the whole sound from the gangster films through the wall of my children's room. And this is why I speak good English. You speak a very good English. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Der Polizist spricht mit sich selbst. Der Fehler ist meine Mutter. Meine Mutter. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, der Fehler ist meine Mutter. Aber das kapierst du nicht. Du hast gesagt? Ich verstehe nicht. Ich habe gesagt, meine Mutter, verstehst du? Mother, my mother. What about your mother? Was ist mit deiner Mutter? Is she still alive? Lebt sie noch? She is the mistake. Sie ist der Fehler. Your mother? Deine Mutter? How can she be a mistake? Wie kann sie ein Fehler sein? So you want to blame your mother? Du willst also deine Mutter? For what? For that I am here. She's a very big fan. A gangster fan. She's a fan of gangster films. She loves gangsters, you know? And this is why I became a policeman. Why didn't you become a gangster? The gangsters always die in the end. They get shot. Shot by a policeman in the end of the film. So you blame your mother because you are a policeman? Yes. Well, you can change. If you want, you can be the gangster and I be the police instead. Du nennst mich Cop. Aber ich bin auch wieder kein gewöhnlicher Cop. Ich mache mir über alles so meine Gedanken. Let's make Zigarettenpause. Okay, machen wir Zigarettenpause. Der Polizist greift mit seiner rechten Hand in eine Innentasche seiner Uniformjacke. Er zieht eine Schachtel Zigaretten heraus. Er öffnet sie mit einem kleinen Schwung. Er bietet dem langen Gefangenen eine Zigarette an. Er sucht in den Innentaschen seiner Uniformjacke nach einem Feuerzeug. Er zündet erst sich und dann dem langen Gefangenen die Zigarette an. So, you are not satisfied. Satisfied? You don't find policeman is a good job? It was a good job. Before. Sie gehen weiter. Rauchen. Der Polizist hinkt ein wenig. My wife is always very angry. She's always mad with me. In the end of the month. And she started to compare me with the gangsters in the movies. That they get much better paid and so on. She sometimes even makes a fool out of me. Sometimes she comes to the bedroom and sings a song which she has heard in one of the gangster films. Did you ever love a fool just because you know him from school? Yes, of course. She loves gangster films too. I hate gangster films. Do you like them? I like them. Hey! Everybody blames the dealer and pities the junkie. Whereas the junkie is the asshole in the game, a so-called victim. Come on, man. If there would be no junkie, would there be a dealer? There would be no dealer. Not so? I did not understand what you said. Of course not. It was a heavy English I spoke to you. Sie gehen eine Weile schweigend. Die Sonne sticht. Ein Falke fliegt vorbei. Well, you don't know, but you are not a policeman. You are a designer. I am. Der Polizist zieht ein Wörterbuch aus der Tasche. Der Polizist blättert im Wörterbuch. A designer. You are a designer's man. You are not a policeman. You are just wearing a uniform. But in your mind, your mentality, this is why I call you a designer. You are a designer, man. Der Polizist steckt das Wörterbuch in eine Innentasche in seiner Uniform. You are not an Asylant. You are a criminal. You are a gangster. You are a dealer. You are a robber. You are a cheater. You are a... Der Polizist holt sein Wörterbuch aus der Innentasche seiner Uniformjacke. Here. You are a confidence trickster. And you are a liar. And we have a saying which says... Lügen haben kurze Beine. Du sagst, Lügen haben kurze Beine? Lügen haben kurze Beine. It means, when you lie, your legs are short. They will bring you to nowhere. Not to the airport and not to the prison. Not to the airport and not to the prison. You and your people, you don't like other people to achieve their aim. You people, you are full of envy, and this is why you won't let us achieve our aim. Only if you want to do a criminal act, you can prosper. Your law is a destructive law. The sin of the father goes to the child. You are like Adolf Hitler. This is a personal embarrassment. I can bring you to court for that. Das ist eine persönliche Beleidigung. Dafür kann ich dich vor Gericht bringen. Cool down. What did I say? Why are you so angry? Hey. You said I am like Adolf Hitler. Du hast gesagt, ich bin wie Adolf Hitler. When I say you, I don't mean it personal. How can you say you when you don't mean it personal? When I say you, I mean all of you. I mean you people, all of you. The people who have a good wish cannot make it. The people who have a bad wish can make it. You people, you like to destroy. The wicked ones, they are the majority. They can destroy your future too. They are not clean. We are looking at you people like at a very special species. We heard about the 6 million Jews. So, where I come from, when somebody made a very bad thing, we used to say, you are like Adolf Hitler. I never wanted to come to your country. I was afraid. I was on my way to New Orleans, but I failed. The ship I came with, I took it like a train. I took it like a stowaway, you know? And I was sent back from the high sea in a navy boat. Sie gehen eine Weile schweigend. Is it still far? I don't know. Where will we sleep? Will we sleep in a hotel? I don't know. You don't know? You don't know? Why don't you call your office and ask them? They could collect us with a car and drive us somewhere. Maybe to a hotel or to the prison. Or to the airport. Come on, man. Are you not tired of walking? I am tired. I'm tired like hell. Why don't you call? I don't call because it makes no sense. Why does it make no sense? It makes no sense because the line is always engaged, always occupied. Please, please, just try it. Please, just try it once for me. Please, try it just one time. Der Polizist nimmt das Handy aus der Tasche. Er wählt. Let's make pause. Machen wir Zigarettenpause? Der Polizist greift in seine Tasche, holt seine Zigaretten, bietet dem Gefangenen eine an. Sie rauchen. Say Sigira Katingi. Sigiragatingi. Sigiragatingi. Sigiragatingi. Sigiragatingi. Sigiragatingi. Sigiragatingi. So you wanted to go to New Orleans? I was on my way to New Orleans, man. I love America. Me too. Du wolltest also nach New Orleans? Ich war auf dem Weg nach New Orleans. Ich liebe Amerika. Ich auch. You also wanted to go to New Orleans? No, but I also love America. I love America too. It's so, so great. Yeah, it's great, man. It's so great. It's great. It's great! Have you ever been to America? Unfortunately not, but in the gangster films, in the television, in my children's room. I think I told you already that my mother always looked at gangster films. And all the films, they are shot in America. In the films, you can see the beautiful streets, the highways. I love highways. Hey, I love the highways. I love the highways. I love the highways too. I love the highways. The highways are so beautiful. The highways are beautiful. They are beautiful, man. I love the highways. Because they are so beautiful. Die Highways sind schön. Ich liebe die Highways, weil sie schön sind. The highways. The highways. Man, the highways. The highways. I think also the cars of the policemen in America, they are very beautiful. Don't you think so? Yeah, yeah, yeah. They are beautiful. But what do you think about the cars of the gangsters? Wie findest du die Autos der Gangster? I mean, the cars of the gangsters in America. Don't you think they are beautiful too? Yes, they are very beautiful. And what about the clothes? Didn't you notice there is a real gangster style? Didn't you see all these styles? The mafia styles, the Al Capone style, the 30s style, the 40s style, the 60s style, the 70s style. All these people, man, they've got style. I can tell you, all these people know how to dress. I also like the uniforms. Which uniforms are you talking about? I talk about the uniforms of the policemen in America. Yes, you are right. They are also beautiful. Anyway, they are more beautiful than yours. I think it looks very beautiful altogether. I mean, the policeman in his car, and the street, the highway, the uniform, the telephone, and the gun, and the It looks so... It's cool, man. It's cool, man. Yeah, it's cool. This is why I love America, because it's so cool. Sie gehen eine Weile schweigend. Your government goes down. And this is why they want everybody to go down. Your government fades away. And this is why they want everybody to fade away. Sie gehen eine Weile schweigend. I like style, and this is why I perform my criminal art. You call it criminal act, I call it art. So let's call it criminal art. I am an artist, and I've got my style. There are films, there are theaters, there is the art of painting, the art of dancing. Hey, there are dancers, singers, actors, performers, vocalists, and priests. Not everybody is performing in the same way. There are so many different ways. Not every artist is the same. Sie gehen eine Weile schweigend. Der Polizist bekommt einen Anruf. Der Polizist zieht das Handy aus einer Innentasche seiner Uniform. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Genau. Genau, okay. Okay. Okay, okay. Mach ich. Alles klar. Kein Problem. Und grüß den Chef. Kehren wir um, weil es bis jetzt nicht gelungen ist, herauszufinden, ob wir zum Flughafen Fuhlsbüttel oder zum Gefängnis Fuhlsbüttel gehen sollen. Okay. I translate. I think about turning around and going back to the office. Going back to where we come from. Do you understand? Because in the office... There is nobody who can tell if we must go to the airport, Fuhlsbüttel, or if we must go to the prison with the same name. Do you want a cigarette? Der Polizist greift mit seiner rechten Hand eine Schachtel Zigaretten aus einer Innentasche in seiner Uniform und öffnet sie mit einem Schwung. Sie rauchen schweigend. Your country is policed, man. I like clothes. Ich mag Kleider. I like style. Ich mag Stil. This is why I have my criminal art. Deshalb habe ich meine kriminelle Kunst. Do you want to know about my criminal art? Möchtest du etwas über meine kriminelle Kunst erfahren? My criminal art is to convert money into double its amount. I call it Eda. In a way, it's a technique. And in another way, well, it's not so easy. And this is why we call it art. I learned it from my father. and you must have a special spirit for it. You must be pure. And you must be clean. Do you still want to turn around and go back to where we come from? I think about it. I like cars, man. I like flashy cars. I saw them back home in the gangster films. In my... How did you call it? Children's room? Children's room, hey! The gangsters use them. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Die Sonne steht senkrecht. Ein Falke fliegt vorbei. I like cars, man. I like flashy cars. I saw them back home in my children's room. In the gangster film. You know? The gangsters use them. The police uses them. And they never use a key. They just enter. The car is just there in the street. And you just get in. You don't use a key. It's a style, man. Hey, it's a style. Don't you see? You simply don't have time to open the car with a key. You just enter. You just enter. Hey, I like cars. I hate walking. Is it still far? Far to where? Far to the prison. Or to the airport. Machen wir Pause. Let's make Pause. You mean, wir machen Pause? Okay, let's take a cigarette Pause. Take a stick. Der lange Gefangene greift in eine seiner Taschen, zieht eine Schachtel Zigaretten heraus und öffnet sie mit einem Schwung. Yeah, take one from me. Der Polizist nimmt die Zigarette und fängt an, in seinen Taschen nach einem Feuerzeug zu suchen. Feuerzeug. I got a lighter too. Der lange Gefangene zündet dem Polizisten und sich die Zigaretten an. Sie rauchen eine Weile schweigend. It's good to make a pause. You know, sometimes in my office everything is so upside down. And then you think, everything is very easy because everything is just upside down. But then you find out, not everything is upside down. Just most of the things are upside down. Do you know what I mean? Not really. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Der Polizist holt mit seiner rechten Hand das Wörterbuch aus der Tasche. Der Polizist blättert im Wörterbuch. Der Polizist findet nicht, was er sucht. Der Polizist schlägt das Wörterbuch zu. Are you happy? Of course. I am happy. You sing? How can you be happy when you are a prisoner? I tell you why. It's cause I believe in changes. Hey? Ich glaube an Veränderungen. Changes. Look, man. I am happy because I believe in changes. And I believe that everything can change in 1 minute or even in 1 second. Because I believe in the Almighty God. Are you not a Christian? I am a Protestant. Vater Morgana Nummer 1. Die Polizistenfrau in flackerndem Licht. Would you ever marry a Just because you know him from school. Just because you know him from school. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich das Lied aus dem Fernsehen habe. Aber das stimmt nicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht. Ich kenne meinen Mann als einen sehr ruhebedürftigen Menschen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ihm sein Job noch Spaß macht. Diese seltsamen Aufträge in der letzten Zeit. Aber wahrscheinlich hat er einfach nicht Nein sagen können. Wieder mal. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. What is wrong with you, man? I think. What are you thinking about? I think about my wife. What do you think about her? I saw her. Just now. I saw her. Just 1 minute ago as a kind of Fata Morgana. Was she your woman? Yes. This was my wife. You've got a very beautiful woman, man. Yes, I know. But she has a very big mistake. She loves gangster films. Like your mother? Yes, like my mother. Es wird dämmerig. Der lange Gefangene kniet nieder und faltet die Hände. Er betet ein Gebet in einer Sprache, die der Polizist nicht versteht. Der Polizist steht währenddessen in leicht gebeugter Haltung neben ihm, so entfernt, wie es die Handschelle erlaubt. Es wird dunkel. Die Sonne steht senkrecht. Ein Falke fliegt vorbei. Is it a song? It is a saying. Sie gehen eine Weile schweigend. Dressing was my only criminal act. I like style. Look, Wolfgang, I don't understand how you people can allow your clothes to just hang down your body. Even your uniform. I mean, well, it's not a uniform, but you don't know. Sie gehen. I believe in changes. Don't you believe in changes, man? Fools, bitte. Der Polizist bekommt einen Anruf. Er holt sein Handy aus der Uniform. Ja. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Wie üblich. Ciao. I should really turn round. The boss is still on holidays and nobody knows what to do. Okay. Where do you want to go? What do you prefer? The airport or the prison? I don't know. Fata Morgana 2. In flimmerndem, flackerndem Licht erscheint die Frau des langen Gefangenen. Auch wenn du nicht mehr den Schlüssel zu meiner Haustür hast, hast du vielleicht noch immer den Schlüssel zu meinen Träumen. Die Fata Morgana verblasst, verweht. Hatte viele Namen und noch mehr Pässe. Dort, wo er herkommt, kauft man Pässe auf dem Markt zwischen Tomaten und Fisch. Wird dann wieder klarer, wie die Projektion einer sehr alten Filmkopie. Mein Mann ist so wenig anal fixiert, hatte zerknüllte Scheine in allen Taschen. 50-Euro-Scheine, 50-Euro-Scheine. Fielen sie auf den Boden, legte er sie mit seinem Fuß in irgendeine Ecke. Dann war da dieser Duft. Ein Duft, der mich so betäubte, dass mir die Jahre meines Lebens wie eine Sekunde vorkommen im Nachhinein. Eine Sekunde zwischen Ärger und Lachen. Lachen. und dann der ganze Tatbestand. Das Böse lässt sich nicht direkt bekämpfen. Did you see the Fata Morgana? Yes. This was my wife. A so-called Fata Morgana. You saw her? Yes. Very beautiful. Sie gehen eine Weile schweigend. Does she like gangster films? No. She hates gangster films. She loves tragedies. Tragedies? Old classical stuff with a lot of blood. William Shakespeare and so on. Sie gehen eine Weile schweigend. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Do you want a cigarette? Of course, man. Let's make a pause. Der Polizist und der lange Gefangene setzen sich auf einen Stein. Mit seiner rechten Hand holt der Polizist eine Packung Zigaretten aus der Tasche. Er bietet dem langen Gefangenen eine an. Der lange Gefangene wühlt nach seinem Feuerzeug. Er gibt dem Polizisten Feuer. Er hält das Feuerzeug in die Luft. Feuerzeug. Sie rauchen. Do you love me? Ich? Der Polizist wühlt in seinen Taschen, sucht das Wörterbuch. Der Polizist findet das Wörterbuch. Der Polizist blättert im Wörterbuch. We are tied together, man. Der lange Gefangene reißt die Arme hoch und zieht den Polizisten mit. Don't you see? We are tied together. Give me your dictionary. Der lange Gefangene nimmt dem Polizisten das Wörterbuch aus der Hand. Der lange Gefangene sucht ein Wort. G-E-B-U-N-D-E-N. Gebunden. Der lange Gefangene gibt dem Polizisten das Wörterbuch zurück. Sie gehen eine Weile schweigend. Es ist sehr heiß. Flimmernde Hitze. Alles flimmert. Die Worte flimmern. Did I already tell you about my mother? Yes, you told me about her. Did I tell you that she was watching gangster films every evening and every night? So that I could hear the guns through the wall of my children's room and that I wanted to have a gun as a Christmas present. You wanted to get a gun? I wanted to be a gangster because of my mother. Because my mother loves gangsters so much. So that I could go and fuck her. What did you say? What did you say? I'm not a motherfucker! Cool down, man. I did not say you are a motherfucker. I just said, if your mother loves gangsters that much, could I go and fuck her? Der Polizist reißt seine Pistole aus dem Pistolengürtel. Er hält den Lauf der Pistole an die Schläfe des langen Gefangenen. Er drückt ab. Sie fallen. Did I kill you? Habe ich dich getötet? Oh, I killed a human being. Ich habe einen Menschen getötet. I killed a human being! I killed you. Did I kill you? What is your name again? Give me an answer. Are you dead? I don't know. I don't feel anything. Maybe I am dead. Maybe in my office they have forgotten to put a bullet in my gun. I told you before about my office and that everything is so upside down there and that they can forget everything, all the very important things. Let's make pause. I mean, do you want a cigarette? Here, take a stick from me. Der lange Gefangene bietet dem Polizisten eine Zigarette an. A stick. A stick of cigarette. Der Polizist sucht nach seinem Feuerzeug, findet es und gibt erst dem langen Gefangenen und dann sich Feuer. Sie rauchen schweigend. Der Polizist und der lange Gefangene sitzen in der Wüste. Es ist später Nachmittag. Ein Falke fliegt vorbei. Are you still angry with me? Bist du mir noch böse? Angry? Böse? Why? Because I shot you. You did not shoot me. You just tried to shoot me. And it was God, the Almighty, who saved me. We have a saying, a walking stick cannot hit a bell. A walking stick cannot hit a... A walking stick cannot hit a bell. Ein Spazierstock kann keine Glocke schlagen. Do you understand what it means? It means whatever your enemies are doing against you, they cannot deflect your destiny. They cannot disturb your fate. You see? Sie schweigen. You told me about your... Du hast mir von deiner... You mean my criminal... Du meinst meine kriminelle... Your crime. Dein Verbrechen. My criminal art. Meine kriminelle Kunst. Yes. Ja. Is it a trick? Ist das ein Trick? How can it be a trick when you call it art? If it would be a trick... You would call it a trick. Wenn es ein Trick wäre, würde man es Trick nennen. How does it function? Wie funktioniert es? There are many different ways. It's not that simple. If it would be that simple, everybody would do it. Wenn es so einfach wäre, würde jeder es tun. I would really like to see. There is nothing to see. Da gibt es nichts zu sehen. I have a idea. Der Polizist durchsucht die Innentaschen seiner Uniformjacke. Er findet seine Geldbörse. Er öffnet sie. Er nimmt ein 2-Euro-Stück heraus und reicht es dem langen Gefangenen. Double it for me. Verdoppelt es für mich. Der lange Gefangene dreht das 2-Euro-Stück in der Hand und gibt es dem Polizisten zurück. It's too small, man. Das ist zu klein. I don't like to work with coins. Ich arbeite nicht gern mit Münzen. Or, let's say, I don't like to work with a single coin. Ich arbeite nicht gern mit einzelnen Münzen. If you give me a box, wenn du mir eine Kiste gibst, but I suspect that the money you carry with you is too small. Anyway. Aber ich fürchte, dass die Summe, die du dabei hast, sowieso zu geringfügig ist. Der Polizist öffnet wieder seine Geldbörse. Er hält dem langen Gefangenen einen 50-Euro-Schein hin. Is this enough? Ist das genug? Well, okay. Give me your 50 Euro. Gib mir deine 50 Euro. I will try. Ich werde es versuchen. Because you are my friend. Weil du mein Freund bist. Der lange Gefangene gräbt ein Loch. Er legt den Schein des Polizisten wie einen Samen in die Erde. Er bedeckt den Schein mit Erde und Sand. Er murmelt Worte. Der Polizist bietet dem langen Gefangenen eine Zigarette an. Sie rauchen. I don't believe it. Ich glaube es nicht. It's not a question of belief. Es ist keine Frage des Glaubens. How long will it take until it is double? How long will it take until it is ready? Wie lange wird es dauern, bis es fertig ist? We will see. I am tired now. Let's sleep. Der lange Gefangene drückt seine Zigarette aus. Sie legen sich in den Sand. Sie schlafen. Foolish, foolish, foolish. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? you go to Foods? Why do you go to Foods? If you don't even know that Foods Butter is there, or a J.J. Am nächsten Morgen. What about my money? Was ist mit meinem Geld? Which money? Was für Geld? My 50. Meine 50 Euro. Okay. Your Euro. I remember, but I don't remember where I put them. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. They are here. Die sind da. Der Polizist beobachtet den langen Gefangenen, der an der von ihm gekennzeichneten Stelle gräbt. Der lange Gefangene findet den 50-Euro-Schein, wischt ihn sauber und gibt ihm dem Polizisten. Ah, take your 50 Euro. 50 Euro. It didn't work. Es hat nicht funktioniert. It didn't work? Es ist nicht gegangen. It couldn't work. Es konnte nicht gehen. Why? Warum? Why couldn't it work? It couldn't work, that's all. I suspected it. Es konnte nicht gehen. Das ist alles. Ich habe es befürchtet. Birds of one feather fly always together. Fly always together. And I say, birds of one feather fly always together. Fly always together. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Why did it not work? You mean Ada? Yes. Because of the hand shelling. When you are wearing something like that, you are not really clean. Don't you know? And I told you before that I must be clean if I want to perform, man. But you people don't know. You don't understand. You just think you can do anything anyhow. You don't know about art. You think you can perform just anyhow, and you think everybody can just perform anything. But let me tell you, this is not so. Criminal act is was du sagst. Und ich sag criminal art. And to perform it, ich brauch maximum respect and minimum suspect. Don't you see? Wegen der Handschellen. Wenn man sowas trägt, dann ist man nicht wirklich sauber. Und ich habe dir vorher schon gesagt, dass ich rein sein muss, wenn ich es ausführen will. Aber ihr Leute, ihr wisst nicht, ihr versteht nicht. Ihr wisst nichts von Kunst. Ihr denkt, jeder könnte alles irgendwie ausführen. Lass mich dir sagen, so ist es nicht. Du sagst kriminelle Handlung und ich sage kriminelle Kunst. Und um sie auszuüben, brauche ich ein Maximum an Respekt und ein Minimum an Misstrauen. Siehst du das nicht? Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Der Polizist holt einen Schlüssel aus seiner Uniform. But you must promise me that you not... Aber du musst mir versprechen, dass du... Der Polizist sucht in seinen Jackentaschen nach dem Wörterbuch und findet es nicht. Promise me. Versprich mir. You must promise me that you do not... Du musst mir versprechen, dass du nicht... You mean I should not run? Meinst du, dass ich nicht weglaufe? Come on, man. Where should I run to? Wo soll ich denn hinlaufen? Der Polizist versucht, die Handschelle aufzuschließen. Er beobachtet den langen Gefangenen. Der Polizist legt den Schlüssel in den Sand. Er wühlt in allen Hosentaschen. Er sucht in allen Jackentaschen. Der Polizist nimmt den Schlüssel wieder aus dem Sand. Er versucht zum zweiten Mal, den Schlüssel in das Schloss der Handschelle zu stecken. What's wrong? Was ist los? I don't know. Ich weiß nicht. Maybe I have the wrong Schlüssel. Vielleicht habe ich den falschen Schlüssel. You mean you've got the wrong Schlüssel? Give me the Schlüssel. Let me try. Lass mich versuchen. Der lange Gefangene nimmt dem Polizisten den Schlüssel aus der Hand. Er versucht, die Handschelle zu öffnen. Oh my God. You are right. Du hast recht. is the wrong Schlüssel. It is the wrong Schlüssel. It is the wrong Schlüssel. It is the wrong Schlüssel. You have the wrong key. They gave it to me in the office. Fuck your office. I could have doubled up your whole pass, man. And they give you the wrong key. Ich hätte dir deine ganze Brieftasche verdoppeln können. Und die geben dir den falschen Schlüssel. Der Polizist und der lange Gefangene gehen durch die Wüste. Es ist sehr heiß. Die Sonne steht senkrecht auf flimmernder Luft. Von hinten kommt ein Auto ins Bild. Das Auto kommt rasch näher. Ein Buick. Das Auto hält an. Eine Dame steigt aus. Kann ich Sie vielleicht ein Stück mitnehmen? Sie sehen irgendwie so fußkrank aus. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Steigen Sie ein. Klar, natürlich. Kommen Sie. Steigen Sie doch einfach ein. Ach, das tut gut. Sitzen. Und außerdem sprechen Sie Deutsch. Mein Freund hier, der spricht nämlich nur Englisch. Und wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. What a nice Buick. What? The Buick. Your Buick? My car? Yes, your Buick. Do you like it? I love it. The Buick. Hey, I go for the Buick ever since I could die for it. Are you a criminal? Or a prisoner of war? Or just... I have been a prisoner. But now, I am free. We have just a problem with the Schlüssel. My friend here has the wrong Schlüssel in his Jackentasche. This is why we are still tied together. Fuhlsbüttel, Hörspiel von Susanne Amatozero. Die Rollen und ihre Darsteller. Der Polizist Bernd Moss. Der lange Gefangene Itumeleng Watusi. Erzähler Jens Wawracek. Erste Fata Morgana, Polizistenfrau, Nathalie Klaus. Zweite Fata Morgana, Frau des langen Gefangenen, Juri Beckers. Lady with a Buick, Jenny Klippel. Die drei Frauenstimmen sind auch der Chor der Blütenmädchen. Musik Dumisani Mabaso und Susanne Amatozero. Technische Realisation Gerd-Ulrich Pockensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Anne Heisig. Regie Susanne Amatozero. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 2004. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.